Guten Abend. Ich stelle mal das Buch hier hin, in der Hoffnung, dass es hält. Es wird Sie eventuell an etwas erinnern. Das ist durchaus beabsichtigt. Ich habe jetzt keine Bücher davon dabei, also das sind auf 11 Bände angelegt, eine 11-bändige Werksausgabe. Davon sind inzwischen 6 Bände oder 5 Bände erschienen, 2 Halbbände noch dazu. Ja, und ich arbeite gerade auch an einer Biografie von Wolfgang Borg, weil ich eben Besitz vieler Dokumente und seines spärlichen Nachlasses bin. Und aus diesen biografischen Arbeiten habe ich jetzt mal ein bisschen was ausgewählt, was Sie vielleicht interessieren könnte und was ja, die politische Sozialisation eben Wolfgang Borgs angeht. Das heißt also seine frühe Zeit in Frankfurt, natürlich nicht Frankreich. Ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie schon zu so einem Vortrag über die politische Sozialisation kommen, dass Sie Borg vielleicht kennen, beziehungsweise auch schon mal was von ihm gelesen haben. Über die Biografie Borgs ist wenig bekannt. Er hat auch nur selten über sich und seine persönlichen Umstände gesprochen. Um also ein bisschen das Gefühl zu kriegen, durch welche Ereignisse Borg politisch sozialisiert wurde, sollte man sich ins Gedächtnis rufen, welche Ereignisse in Frankfurt 1968 das politische Klima prägten, an welchen Wolfgang Borg als Mitglied des SDS ziemlich sicher teilgenommen hat, die ihn zumindest beeinflusst haben. Am 5. Februar versuchen Mitglieder des SDS aus Protest gegen den Vietnamkrieg das amerikanische Konsulat zu besetzen. Nachdem ein GI am 13. Februar auf der Flucht aus der Gutleut-Kaserne angeschossen und verhaftet wird, gibt es eine Protestaktion der Studenten. Am 29. Februar findet auf dem Römerberg eine Kundgebung gegen den Vietnamkrieg statt, auf der es zur Auseinandersetzung mit der Polizei kommt. Studenten stürmen das Polizeipräsidium in der Friedrich-Ebert-Anlage. Kurz vorher war Rudi Dutschke am Flughafen festgenommen und 2 Stunden festgehalten worden. Am 20. März findet die Uraufführung des Theaterstücks Vietnam-Diskurs von Peter Weiß im Schauspiel in Frankfurt statt, in dem der Vietnamkrieg als Verbrechen angeprangert wird und das junge Publikum Ho Chi Minh skandiert. Vom 2. auf den 3. April legen Bader, Ensling, Torwald Broll und Horst Seemann 3 Brände im Kaufhof und im Kaufhaus Schneider. Am 4. April werden sie bereits verhaftet. Am 11. April wird Rudi Dutschke bei einem Attentat in Berlin schwer verletzt. Am gleichen Tag finden spontane Kundgebungen in Frankfurt vor dem Schauspiel und am Hauptbahnhof statt. Einen Tag später gibt es Demonstrationen gegen die Springerpresse und eine Blockade der Sozietätsdruckerei im Gallusviertel, wo die Bild gedruckt wird. Am 15. April kommt es nach dem traditionellen Ostermarsch der Gewerkschaften zu Straßenschlachten. Einen Tag später fordert Hans-Jürgen Krahl auf einem Teach-In den Frankfurter Oberbürgermeister auf, sich für die Polizeieinsätze zu rechtfertigen. Am 15. Mai legen Studenten aus Protest gegen die Notstandsgesetze die Goethe-Universität lahm. Am 27. Mai formiert sich neuerlich Protest gegen die Notstandsgesetze auf dem Römerberg, an dem 12.000 Menschen teilnehmen. Hans-Jürgen Krahl hält seine berühmte Römerberg-Rede. Am 30. Mai werden die Notstandsgesetze verabschiedet, die Goethe-Universität geräumt, woraufhin die Studenten das Schauspiel besetzen. Die Polizei durchsucht das Bundesbüro des SDS in Frankfurt. Danach ist der Zenit der Bewegung überschritten. Am 13. September wirft Siegfried Rüger bei einer SDS-Delegiertenkonferenz Tomaten auf Hans-Jürgen Krahl und auf der Buchmesse kommt es zu Rangeleien bei der Verleihung des Friedenspreises an Leopold Senghor, dem vorgeworfen wird, ein afrikanischer Ideologe des Kolonialismus und Neokolonialismus zu sein. Karl wird verhaftet und sieht zusammen mit Kardi Wolf und Günter Ahmed einen Prozess entgegen. Am 15. November kommt es mit einer neuerlichen Blockade der Sozietätsdruckerei zur letzten größeren Studentenaktion. Hans-Jürgen Krahl war in der Frankfurter Studentenschaft der Star der Bewegung, der nicht nur mit gedruckt sprechen konnte und rhetorisches Talent hatte, er war auch der Einzige, den Adorno, bei dem er studierte, als gleichwertigen Gesprächspartner akzeptierte. Wenn er sprach, lief häufig ein Tonband mit, um seine Worte aufzuzeichnen. Als Studenten am 7. Januar 1969 das Institut für Sozialforschung besetzten, riefen Adorno und andere Professoren der Polizei, um das Institut zu räumen, was zum Bruch zwischen den beiden führte. Karl hoffte auf eine öffentliche Kontroverse mit Adorno während des Prozesses am 18. Juli 1969, der Karl wegen der Besetzung gemacht wurde und zu dem Adorno als Zeuge geladen war. Aber dazu kam es nicht mehr, denn kurze Zeit später starb Adorno. Auch wenn Karl in seiner Römerbergrede auf einer vom DGB organisierten Großveranstaltung vom Volk sprach, das auf die Straße gehen müsse, wenn Staat und Bundestag die Demokratie vernichten würden, und er mit dieser Rhetorik ins Populistische abrutschte, war er doch wahrscheinlich der Einzige, von dem Wort fasziniert war und mit dem er sich theoretisch auseinandersetzte, der Einfluss auf ihn ausübte und der eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für ihn hatte, und zwar über die kurze Zeit hinaus, Ende der 60er, in der Karl noch wirkte und in der Port politisch sozialisiert wurde. Karl lesen, forderte er die Leser in einem Artikel 1977 auf. Das legt auch ein 8-seitiger Text nahe, den er 1980 über die Gedenkfeier für Karl geschrieben hat, der jedoch verschollen ist und vermutlich auch nie veröffentlicht wurde. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass Port durch seine Lektüre der Karlschen Schriften, die nach seinem Tod zum großen Teil aus Transkriptionen von Mitschnitten seiner Reden bestanden, überhaupt erst auf sein Dissertationsthema gekommen. Wann für Wolfgang Port der Höhepunkt der Bewegung erreicht war und ab wann sein Zerfall begonnen hat, lässt sich nicht genau rekonstruieren. Aber je größer der Zeitraum wird, der ihn von seiner politischen Sozialisation und den aufregenden Tagen trennt, desto kürzer wird die Zeitspanne, in der die Revolte in seinen Augen noch unschuldig war, in der die Revoltierenden noch mit den größten unterschiedlichen Meinungen eine verschworene Gemeinschaft bildeten, in der Port noch mit heißen Ohren Adorno und Horkheimer las und die Entdeckung machte, dass sie Freiheiten nehmen ließen, die einem vorher verschlossen waren im kleinbürgerlichen Knast, der die Gesellschaft für einen jungen Mann war. Jedenfalls hat er schon Anfang der 70er bereits vom Zerfall der Studentenbewegung gesprochen. Anzunehmen ist freilich, dass es gar keinen eindeutigen Höhepunkt und vielleicht nicht mal ein bestimmtes Ereignis gab, sondern nur schleichenden Verfall, der als solcher erst mit einem zeitlichen Abstand erkannt wurde. Wie zum Beispiel der Vietnam-Kongress in Berlin, auf dem nicht etwa flammende Reden gehalten wurden, sondern der bestand in einer Ansammlung mehr oder weniger selbstgerechter und steriler Vorträge müder Leute, deren Zeit im Grunde schon vorbei war. Karl Rauschbach. Unterbrochen von auch nicht gerade originellen Ho Chi Minh-Sprechchören. Die Staatsmacht in Form der Berliner Polizei verlieh damals der Bewegung noch den Zusammenhalt, in dem die Risse bereits sichtbar geworden wären, hätten die Repressalien von polizeilicher Seite sie nicht verdeckt. Zu Beginn des Wintersemesters 68-69 gibt es ein konkretes Ereignis, an dem Ports Beteiligung dokumentiert ist. Damals beschloss der SDS nicht nur einen Boykott sämtlicher Lehrveranstaltungen, sondern organisierte zugleich auch Gegenseminare. Der Streik richtete sich gegen die technokratische Hochschulreform und die Forderungen lauteten: erstens mindestens 8 Semester Studium, keine Kürzung der Grundwissenschaften und Gleichstellung aller Lehrer. In dem Band Studentenbewegung 67 bis 69, Protokolle und Materialien, ist eine Diskussion protokolliert, die im Tagesraum des Studentenwohnheims Kolbheim stattfand und an der auf Einladung des SDS auch Habermas, von Friedeburg und Mitscherlich teilnahmen. Aus heutiger Sicht ist die transkribierte Debatte nicht nur schwer nachvollziehbar, die Beiträge leiden häufig an einer merkwürdigen akademischen Gewundenheit und Verschraubtheit in der Argumentation, die vor allem Habermas gefällt, der stellvertretend hier zitiert werden soll. Meine Damen und Herren, wir stellen keine Bedingungen, weil ich das einfach für uns unangemessen halte in dieser Situation. Keine Bedingungen im Hinblick auf Ihre Streikstrategie. Ich sage nur, wir halten es aus prinzipiellen Gründen und im Hinblick auf gewisse beamtenrechtliche Konsequenzen hin, die ich Ihnen ans Herz lege, für notwendig, dass der offizielle Lehrbetrieb eingehalten, aber so in Kooperation mit Ihnen flexibel und elastisch durchgeführt wird, wobei ich selbstverständlich davon ausgehe, dass diese Arbeit ein Bestandteil des Lehrbetriebs auch in Zukunft nur sein kann, wenn er die Kriterien ernstlichen wissenschaftlichen Arbeitens entspricht. An dieser Stelle verzeiht mir das Protokoll Unruhe. Dieses wissenschaftliche Herumeiern war letztlich die Bestätigung der Kritik, die Karl schon am 5.6.68 auf einem Teach-In gegen Habermas formuliert hatte, als er Habermas Taktik auf das Bemühen reduzierte, die radikale Avantgarde zu isolieren. In einer Zeit, in der nach Karl die Provokation übergegangen ist in Widerstand, kommt Habermas als hegelscher Philosoph daher und hinkt der wirklichen Widerstandsbewegung als flügelarme Eule der Minerva hinterdrein. An anderer Stelle verzeichnet das Protokoll bei Habermas unabdingbares Eintreten für die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs Lachen. Und als Habermas schließlich einen unaufschiebbaren Termin als Grund für sein vorzeitiges Verlassen der Versammlung angibt, erheben sich Stimmen, die das als Unverschämtheit empfinden, bei einem Mann, der sonst immer den Untergang der Frankfurter Schüler beschwört und der, wenn sie tatsächlich in Gefahr ist, nicht einmal eine Verabredung platzen lassen will, der sich vielmehr bei den Studenten darüber beschwert, dass er schließlich seinen Stundenplan nicht so kurzfristig umändern könne. Als sich schließlich konkret die Frage nach einer Entscheidung stellt, wie man im soziologischen Seminar in der Juliusstraße weiter vorgeht, meldet sich Gott zu Wort. Ja, mit dem Haus in der Juliusstraße ist es doch ganz einfach. Die Professoren können also morgen schon zum Kurator gehen und ganz einfach sagen, das sind wir gewesen, die diesen Studienbetrieb so eingerichtet haben. Und dass sie endlich dieser Forderung, die wir stellen, nachkommen oder dass dieses Institut kaputt geht. Das ist völlig einfach. Wolfgang Thor gehört also eher zur radikalen Fraktion des SDS, jedenfalls schlägt ihm eine klare Alternative in diesem Konflikt vor. Von ihm ist im gleichen Buch ein Foto abgedruckt, wo er kaum zu erkennen, auf der Versammlung im Hintergrund eine Skelette raucht, wobei die Schemenhaftigkeit wie ein Hinweis darauf ist, dass er keine sonderlich exponierte Stellung in der studentischen Auseinandersetzung innehat. Er gehört nicht zum Inner Circle, der sich um Karl gebildet hat, in dem, wie sich Detlef Clausen erinnert, unter anderem Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein gelesen und diskutiert wurde. Und das hatte einen Grund, wie Bord in einem späteren Brief erläutert. Dass ich den Club Voltaire nur einmal betreten und dann schnell für immer verlassen habe, es im Kolbkeller, obwohl ich ihn in Hausschuhen erreichen konnte, er wohnte nämlich da, nie länger als 15 Minuten ausgehalten habe, dass ich von den wichtigen informellen Gruppen am deutlichsten immer deren Abstoßungsmechanismen erfuhr, weder in Kneipen, Zirkeln, rund um Kral oder auf Finden gern gesehen noch überhaupt dabei war, dass ich, als es noch intellektuell zuging, zu dumm war, um wenigstens gehört zu werden und meine schädliche Erziehung und Bildung eine deutliche Barriere bildeten, all diese ärgerlichen Dinge, die ich keineswegs vergessen habe, hinderten mich damals daran, die Revolte richtig zu finden und bei Aktionen zu unterstützen. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Passage in diesem Brief, den er später an Karl Markus Michel geschrieben hat, dem einen der Herausgeber von Kursbuch. Weil da schon abzusehen war, dass seine kleinbürgerliche Herkunft, um das vielleicht mal kurz zu sagen, weil ich das noch gar nicht erzählt habe, weil ich jetzt auch gar nicht so auf den persönlichen Werdegang trotz eingehen wollte, aber er war quasi ein uneheliches Kind von einer Frau, deren Mann am Ende des Krieges erschossen wurde, beziehungsweise nicht aus dem Krieg zurückkehrte und der eigentliche Vater nichts mit ihm zu tun haben wollte, sodass die Mutter dann, die hat nämlich zu dem Zeitpunkt lustigerweise in der Nähe von Torgau gewohnt. Und Torgau ist, wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, der Punkt, wo sich Amerikaner und Russen getroffen haben. Das war so ein historisches Treffen an der Brücke von Torgau. Und da ist er quasi zum gleichen Zeitpunkt, also eine Woche später oder zwei Wochen später geboren worden. Und die Frau, also quasi eine alleinstehende Frau, die ist dann ins Badische gezogen, ja, und musste eben zwei Kinder alleine aufziehen. Und das ist natürlich die Anspielung darauf, dass seine Herkunft im Unterschied zu vielen anderen, da komme ich aber später noch drauf zurück, den meisten Protagonisten der Studentenbewegung natürlich bürgerliche Herkunft waren. Und zwar großbürgerlicher Herkunft. Aber das nur kurz als Einschub. Als Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wird, ist alles wieder im Lot, könnte man meinen. Das ist aber nicht ganz der Fall. In der Chronik Band 1 von Wolfgang Großer stößt man auf 413 auf folgenden Eintrag. Am späten Abend des 29. März 1969 wird Hans-Jürgen Krahl beim Verlassen des Walter Kolb Studentenwohnheimes von einer Zivilstreife der Polizei in eine Schlägerei verwickelt. Der persische Student Ahmed Taheri will ihm zu Hilfe kommen, beide werden festgenommen. Der vergebliche Versuch von ca. 100 Besuchern des Kolbheims, die beiden freizubekommen, führt zu einer massiven Schlägerei. Auf der Fahrt zum Polizeipräsidium wird Krahl das Nasenbein amputiert. Daheri erhält eine Anklage wegen Widerstands gegen Polizeigewalt, versuchte Gefangenenbefreiung, Körperverletzung. Nichts von diesen Ereignissen, die er, also Kort, aus der Nähe miterlebt haben dürfte, in die er vielleicht sogar involviert war, ist in seinen biografischen Stichpunkten etwas zu finden. Er hat Mitte der 90er Jahre so eine Art biografische Stichpunkte angelegt, so nach Jahren sortiert wahrscheinlich um, ja, als Gedächtnisstütze, wenn man einen Abstand, einen größeren Abstand irgendwann mal vergisst. Das ist insofern interessant natürlich, weil man dadurch natürlich auch so eine Wertigkeit der Ereignisse, die er Mitte der 90er den älteren Ereignissen zumisst, ja, kann man da natürlich gewisse Rückschlüsse daraus ziehen. Also nichts von den Ereignissen, die er aus der Nähe miterlebt haben dürfte, ist in seinen Stichpunkten etwas zu finden. Dabei kam es am 29. April, also genau einen Monat nach der Geschichte mit Krahl, zu einer Doublette des Ereignisses, das Kurt mit Sicherheit nicht so schnell vergessen hat, weil er nämlich selbst die Hauptrolle spielt. Er hat den dazugehörigen Zeitungsartikel aus der Süddeutschen sowie Fotos dazu sogar bei seinen Dokumenten verwahrt, als würde es sich um einen Nachweis seiner Existenz handeln, ähnlich wie beim Reisepass oder seiner Geburtsurkunde. Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 30.04. über anhaltende Solidaritätsaktionen für Daheri, dessen Abschiebung nach Persien durch die Ausländerpolizei am 11. April auf dem Rhein-Main-Flughafen durch SDS-Aktivisten verhindert wurde. Einen neuen Höhepunkt erreichten die Aktionen am 29. April, als gegen Mittag aus dem vierten Stock des Hauptgebäudes die Rauchwolken aufstiegen. Unbekannte Täter hatten an zwei Stellen des Übungsraumes 443 Feuer gelegt. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen anrückte, gelöscht werden. Der Rektor der Universität Rück bezeichnete die Brandstiftung als ein von SDS geplantes Kanal der Revolution. Bereits vorher wurde die Immatrikulationsstelle blockiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass Tahiri aufgrund seiner Verhaftung die Einschreibefrist versäumt hatte. Die Bemühungen von ASTA und SDS, Tahiri nachträglich zu immatrikulieren, lehnte Rück ab. In einer Erklärung der Universität zu Tahiris Widerspruchsbescheid hieß es, und das ist irgendwie ganz interessant, weil das natürlich auch ein bisschen das Klima verdeutlicht, das ideologische Klima, setzt der SDS seinen Willen durch, eine offensichtlich nicht gerechtfertigte Immatrikulation in Pflastersteine, Flaschenhagel, Knallkörpern und Buttersäulegeschossen zu erzwingen, so wird er morgen seine Terroraktionen auf alle ausdehnen, die der Zerstörung dieses demokratischen Staates Widerstand entgegensetzen. Und in der Süddeutschen heißt es weiter, die Schärfe der Auseinandersetzungen spiegelte sich am Dienstag in schweren Schlägereien zwischen Studenten und Polizei. Dabei wurden erneut Steine, erstmals aber auch Gusseisenstücke und Holzknüppel in die Menge geschleudert. Die Wurfgeschosse ließ der Rektor in einer Pressekonferenz als Beweis vorzeigen. Mehrere Augenzeugen berichteten allerdings, dass die Polizei diese gefährlichen Gegenstände zunächst nicht sichergestellt, sondern zurückgeworfen habe. Erneut kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz. Während der Zusammenstöße sollen darüber hinaus mehrere Schreckschüsse abgefeuert worden sein, ob von den Beamten, die mit einigen Hundertschaften angerückt waren, oder aber von Zivilisten, war nicht mehr auszumachen. Unter 16 Festgenommenen befand sich als prominentester Demonstrant der Studentenführer Daniel Cohn-Bendit. Darunter war ein Foto abgedruckt mit der Bildunterschrift: Einer der Demonstranten wird von Polizeibeamten festgenommen. Eine andere Bildunterschrift unter dem gleichen Foto, das vermutlich in der FA erschien, bei den Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten vor der Frankfurter Uni wurde am Dienstag einige der Redungsführer festgenommen. Auf dem Bild sieht man Wolfgang Port, wie er von drei Polizisten abgeführt wird. Fünf weitere Fotos, die als Abzüge dem Bericht beiliegen, hat sich Wolfgang Port offensichtlich vom Fotografen besorgt, vermutlich um nachzuweisen, dass die Festnahme nicht so glimpflich vonstatten ging, wie das in der Süddeutschen abgedruckte Foto vermuten lässt. Hier sieht man die Polizei im Einsatz auf Wolfgang Port einprügeln, auch als er bereits am Boden liegt. Diese Fotos sind für Port nicht ganz unwichtig, denn sie zeigen, dass er das Opfer in der Auseinandersetzung war, weshalb es vermutlich zu keinem Verfahren gegen ihn kommt. Nämlich gehe ich jedenfalls mal davon aus, weil mir da nichts darüber bekannt ist. Die Solidaritätsaktionen bleiben nicht ohne Wirkung. Am 12. September 1969 wird Tahiri in einer Gerichtsverhandlung freigesprochen. Einen Monat später, am 16. Oktober 1969, findet der sogenannte Senghor-Prozess statt, auf dem der Protest der Studenten ein Jahr zuvor auf der Buchmesse gegen die Verleihung des Friedenspreises an den Präsidenten Senegals, Leopold Senghor, verhandelt wurde. Angeklagt wurde neben Karl Wolf und Günter Arment auch Hans-Jürgen Krahl, der in diesem Prozess Angaben zu Person machte, die als siebenseitige Mitschrift in Frankfurter Studentenkreisen kursierte und eines der wenigen Dokumente aus dieser Zeit sich noch im Besitz Ports befand, weil dieser Text damals eine große Bedeutung für ihn hatte. Insofern, als Krahl seine bürgerliche Herkunft und die Irrungen und Wirrungen seiner weiteren Entwicklung referiert, eine Zustandsbeschreibung von Verhältnissen, in denen aufwachsen zu müssen, allein schon Protest rechtfertigt. Vielleicht ist es deshalb nicht ganz überflüssig, eine längere Passage aus Konstitution und Klassenkampf von Hans-Jürgen Krahl zu zitieren, in dem die Angaben zu Person 1971 aufgenommen wurden, nachdem man am 13. Februar 1970 einen tödlichen Autounfall erlitten hatte. In Niedersachsen, jedenfalls in den Teilen, aus denen ich komme, herrscht noch zum starken Teil das, was man als Ideologie der Erde bezeichnen kann. Und so habe auch ich mich, als ich meinen politischen Bildungsprozess durchmachte, zunächst nichts anders als im Bezugsrahmen der Deutschen Partei bis zur Welfpartei bewegen können. Ich konnte mir nicht einmal die Ideologien erarbeiten, die Liberalität und Parlamentarismus bedeuten. Wenn man bedenkt, dass die Dörfer, in denen ich aufgewachsen bin, jene Nicht-Öffentlichkeit noch pflegen in ihren Zusammenkünften, die an die Rituale mittelalterlicher Hexenprozesse erinnern. Wenn man davon ausgeht, dass heute noch in vielen Teilen der Bundesrepublik, vom Bayerischen Wald bis zur niedersächsischen Heide, finsterste Ideologien der Mystik stattfinden, so war es sehr selbstverständlich, dass mich mein Bildungsprozess zunächst einmal in den Ludendorff-Bund trieb, sodass ich begriffliches Denken nicht anders als aus der Mystik Meister Eckharts und Roswithas von Gandersheim erfahren habe. Dieser Zeit an dieser Stelle brandet Gelächter auf. Das heißt, Ideologien, die, wenn man sie marxistisch interpretieren will, sicherlich ausgelegt werden können im Sinne eines utopischen Denkens, wie es Ernst Bloch getan hat, die aber, wenn man sie aus dem Erfahrungszusammenhang der herrschenden Klasse rezipiert, finsterste Unmündigkeit reproduzieren. Und zwar war es schon ein enormer Schritt an Aufklärung, als ich in meiner Heimatstadt Ahlfeld im Jahre 1961 die Junge Union gründete und der CDU beitrat. Das war der erste Schritt, um mich aus diesen noch an Blut und Boden orientierten Ideologien zu befreien, aus dem feudalen Naturzustand einer Agrarwirtschaft überzutreten in die moderne kapitalistische Industriegesellschaft. Und hier muss ich sagen, dass da gewissermaßen eine Odyssee durch die Organisationsformen der herrschenden Klasse hindurchgegangen und es gehört, das möchte ich Ihnen ganz persönlich zugute halten, ein enormes Ausmaß an psychischer Konsistenz dazu, in dieser finsteren Provinz 2 Jahre kontinuierlich an CDU-Versammlungen von Kleinstadtformationen teilzunehmen, denn nach kurzer Zeit stellen sich, und das ist nicht bloße Metapher, dorische Halluzinationen ein, sodass sich die Zusammenkünfte in Versammlungen von Hammel, Lamm und Rindsköpfen verwandelten. So, jetzt kommt ein Privat. 1972 entsteht Pohrs zweiter erhalten gebliebener Text über Arbeiter und Kleinbürger. Der erste war Arbeit und Faulheit, der 1969 entstanden ist. Und er 2 Jahre später unter dem Pseudonym Wolfgang Drakel in der Frankfurter Studentenzeitung Diskus erscheint und nicht etwa in der Frankfurter Spongezeitung Wir wollen alles, von deren Machern dort nicht viel hielt und über die sich später lustig machen sollte, und zwar wie folgt. Damals als studentische Proletarier aus Pflicht und Neigung für die legendäre Gruppe Revolutionärer Kampf bei Adam Opel in Rüsselsheim am Fließband standen. Damals, als man nur Spaghetti und Pizza aß und kein Frankfurter Italiener sich vor Anbruch der Dunkelheit auf die Straße trauen konnte, wenn er nicht mit 3 verbrüderungswütigen AK-Genossen am Hals wieder nach Hause kommen wollte. Damals, als in allen Frankfurter Gefängnis nur Senor Batrone auf den Plattentellern lief und die deutschen Genossen in den zahllosen multinationalen Beschnupperungsfilmen zu italienischer Folklore ihren Engeltanz handelten. Aus welchem Anlass heraus der Artikel damals geschrieben wurde, ist unbekannt. Aber es geht um eine Art Selbstverständigung, um eine Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Stellung, die diese theoretische Einordnung in der Gesellschaft Und diese theoretische Einordnung in der Gesellschaft war damals keine Marotte eines Einzelnen, weil es um die Frage ging, ob es jemanden, der seine kleinbürgerliche Herkunft nicht verleugnen kann, möglich ist, aus der sozialen Determinierung auszubrechen oder, wie es damals hieß, seine eigene Klasse zu verraten. Nach der Lektüre wird klar, warum Pohr den Text nach 2 Jahren noch 2 Jahre später unter Pseudonym veröffentlicht hat, denn seine Überlegungen kreisen darum, was heute die Klassengesellschaft verschlagen heißen könnte, nämlich die Deklassierung organisieren. Und dass die Revolution in den kapitalistischen Metropolen nicht heißen kann Aufbau des Sozialismus, sondern Zertrümmerung der Warenwelt. Womit er die Idee von Hans-Jürgen Kahle aufgreift, vermutlich wäre das ausreichend gewesen, um unter dem radikalen Anlass der Bundesrepublik zu fallen, mit dem die Ministerpräsidenten aller Länder am 18. Februar 1972 die Einstellung von rechts- und linksradikalen Personen im öffentlichen Dienst verhindern wollten. Und da Wolfgang Korn 1974, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Textes, eine Assistenzstelle an der Uni Lüneburg erhielt, bestand konkret Gefahr eines Berufsverbots, auch wenn Korn die Begriffe nicht plakativ als Aufruf zum Umsturz verwendete, sondern als analytisches Werkzeug, um herauszufinden, was getan werden müsse, um den Kapitalismus an seinem neuralgischen Punkt zu treffen, nämlich die physische Warenwelt zu zerklopfen. Den Angestellten bewusst zu machen, dass sie keine Angestellten mehr sein wollten. Und den Opernarbeitern bewusst zu machen, dass sie keine Opern mehr brauchen und keine Arbeiter mehr sein wollen. Dafür gab es zwar wenig Anlass zur Hoffnung, aber Port wollte darauf aufmerksam machen, dass dies ein Minimalprogramm war und dass es keinen Zweck hatte zu glauben, man könne eine Abschaffung der Gesellschaft mit einer spießigen Arbeiterbewegung erreichen, also mit einer Arbeiterbewegung, wie sie war. Aber wenn schon der Arbeiter an seiner Aufhebung als Arbeiter arbeiten muss, wie steht es dann mit dem Kleinbürger oder mit den Studenten, deren im SDS versammelten Protagonisten zumeist aus bürgerlichen Verhältnissen standen, erst in der Bildungsoffensive der SPD in den 70er Jahren öffnete sich die Uni zunehmend für die Arbeiterkinder. Einige aber kamen eben auch aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und die in der kurzen Geschichte der Bewegung gescheitert waren, manche durch Selbstmord. Was es für Korn noch dringlicher machte, die gespaltene Identität von friedlichen Kleinbürgern und militanten Revolutionären ernst zu nehmen. Zitat: Während der Arbeiter der fragwürdig gewordenen orthodoxen Theorie zufolge schon durch seinen naturwüchsigen Zusammenhang mit der bürgerlichen Gesellschaft und in diesem Zusammenhang potenziell revolutionär ist, wird es der Kleinbürger nur durch die radikale Liquidierung seines Zusammenhangs mit der bürgerlichen Gesellschaft. Seine Politisierung und Radikalisierung hat zur Voraussetzung die existenzielle Entscheidung, an seiner ursprünglichen, naturwüchsigen Identität Selbstmord zu verüben. Das bedeutet Bruch mit der Familie, familiären Freundschaften, der Perspektive auf ein bürgerliches Leben, Studium, Beruf und so weiter. Damit ist der revolutionäre Kleinbürger praktisch eine postrevolutionäre Existenz. Dem Umstand, dass die Utopie sein Lebenselixier ist, verdankt er seine eigentümliche, kritische und antizipatorische Kraft wie das Prekäre seiner Existenz. Dort beruft sich auf Benjamin, der den politischen Intellektuellen als Lumpensammler früh im Morgengrauen des Revolutionstages gezeichnet hat. Was für Ford ein Hinweis darauf ist, dass die Milieu der Bohäen zwischen Berufsverschwörern und Lumpenproletariat gar nicht mehr unterschieden werden konnte. Und hier wird für den deklassierten Kleinbürger die Revolution zur Existenzfrage, die er mit unerbittlicherer Radikalität verfolgen wird als der Proletarier, der sich in der bürgerlichen Gesellschaft in gewisser Weise heimisch fühlt. Weshalb es für Port kein Wunder ist, dass sich der Kontakt der Studenten auf diejenigen Arbeiter beschränkte, die zur Deklassierung bereit waren, wie zum Beispiel Fürsorgezüglinge, Rocker, Dropouts, Triebegänger. Der normale Arbeiter jedenfalls zeigte sich trotz Betriebsarbeit, mittels der die Frankfurter Sponti, wie Joschka Fischer, Kurt Bendit, Thomas Schmidt und andere, ihn davon überzeugen wollten, Revolution zu machen oder zumindest zu streiken, renitent und uneinsichtig gegenüber den Argumenten. Und lediglich die sabotageakte junge weiße Arbeiter bei General Motors in Detroit machten ein wenig Hoffnung. Das aber änderte nichts an der historischen Rolle des Kleinbürgers, der, wollte er revolutionär auf den Zerschlagen der Warenwelt hinarbeiten, seine Deklassierung in Kauf nehmen musste. Und es ließ sich nicht leugnen, dass Ports Herkunft sogar noch weniger als kleinbürgerlich war. Zudem war seine Existenz prekär und daran änderte auch der Job an der Lüneburger Uni nichts, da Port nicht vorhatte, irgendwann einen Lehrstuhl zu ergattern, weil er weder die Geduld noch die Zähigkeit besaß, eine Karriere einzuschlagen, bei welcher der Erfolg durch Verbitterung erkauft wird. Wenn er also nicht von einem rein wissenschaftlich objektivistischen Standpunkt, also von außen, reflektieren wollte, welche Rückschlüsse sich aufgrund seiner sozialen Herkunft ziehen ließen, war es für ihn notwendig, sich darüber im Klaren zu werden, was es heißt, nicht dazu zu gehören, zu den Söhnen aus gut bürgerlichem Hause, die im SDS das Wort führen. Und die kein Problem damit hatten, in Deckung zu gehen, wenn es hart auf hart kam, die ihre Ideale modifizierten, wenn ihnen Gegenwind ins Gesicht blies und die nicht darum verlegen waren, ihre Theorien den Umständen entsprechend so anzupassen, dass ihnen keine Nachteile daraus entstanden. Und von denen später erstaunlich viele über den Rechten landeten. Mit dieser Wandlung seiner Genossen hatte Port damals noch nicht gerechnet, aber er registrierte sie und empfand sie als das, was sie auch war, als Verrat an den Idealen, die man einmal teilte. Dabei ging es ihm nicht um die Unveränderlichkeit des Ideals, denn schließlich hielt er auch Seminare über Ohnmacht, Apathie und Wahn im Spätkapitalismus, in denen er zeigte, wie sich ein totaler sozialer Rückzug mit Gleichgesinnten auf die Ideale auswirken kann, die Formen des Wahns anzunehmen beginnen, wie zum Beispiel bei der Haft oder der Menschenfamilie. Als Verrat empfand er allerdings die Leugnung der immer noch aktuellen gesellschaftlichen Gründe, aus denen man einmal das Recht zur Rebellion ableitete. Vielleicht hatten ihn auch deshalb die Angaben zur Person von Kral so sehr beeindruckt, weil er ähnlich wie Kral aus der tiefsten Provinz stammte und dieser den bewussten Verrat an der bürgerlichen Klasse propagierte, der er selbst angehörte, nachdem ihm bewusst wurde, welche Schandtaten sie durch ihre Politik in der dritten Welt auf dem Kerbholz hatte. Die meisten Genossen ignorierten diese Erkenntnis, die Kral zum Klassenverrat führte, und passten auf die Lebensweisheiten reduzierten Theorien der Bewegung ihren jeweiligen privilegierten Lebensumständen an, ohne damit Probleme zu haben, wie Kobendit, Peter Schneider, Fischer, Thomas Schmidt und viele andere, die Karriere in Positionen machten, die durch sie nicht besser wirken, nicht mal in reformistischer Hinsicht als Ergebnis langen Buckelns auf dem Markt durch die Institutionen. Kral konstatiert den Verfall des bürgerlichen Individuums und interpretiert ihn als Motiv der Studenten, den antiautoritären Protest zu entwickeln. In Wirklichkeit bedeutete ihr antiautoritärer Anfang ein Trauern um den Tod des bürgerlichen Individuums, um den endgültigen Verlust der Ideologie liberaler Öffentlichkeit und herrschaftsfreier Kommunikation, die entstanden sind aus einem Solidaritätsbedürfnis, das die bürgerliche Klasse in ihren heroischen Perioden, etwa der Französischen Revolution, der Menschheit versprochen hatte, das sie aber nie einzulösen vermochte und das jetzt endgültig zerfallen ist. Die emanzipativen Gehalte des Bürgertums sind längst zerfallen. Wir trauern ihnen nach, wir meinten sogar, dass allein Randgruppen, intellektuelle, privilegierte Randgruppen in Stellvertretung für die Arbeiterklasse handeln und gewissermaßen eine Art Menschheitsrevolution ohne Unterschied der Klassen initiieren könnten. Das alles hat sich sicherlich als Ideologie herausgestellt. Also wenn man natürlich auch dann weiter einstellt, weiter schon wie Marcuse. Wenn also weder auf die bürgerliche Klasse mit ihren Herdidealen und deren Verlust noch auf die die Arbeiterklasse, die sich in ihrer Rolle heimisch fühlte, noch auf ihr Ankommen als unsichere Kantonisten verlasst war, um bessere Verhältnisse herzustellen, so konnte man als Kleinbürger kaum viel schlechter abschneiden, denn als kleinbürgerliches Individuum hatte man zumindest auch die Möglichkeit, wie gerade intellektuell solche Zusammenhänge zu durchdringen und zu benennen. Man konnte versuchen, wie Port es tat, Rache an seiner Herkunft zu nehmen und sich seiner Klasse zu entfremden. Und das gelang ihm vollständig. Eine Rückkehr wie bei seinen Kommilitonen in die bürgerliche Klasse war nicht möglich. Zudem fehlte einer Rückkehr auch jegliche Attraktivität, wie sie das Bürgertum zu bieten hatte. Weshalb Port die Chance ergriff, in seinen Kommentaren und Analysen radikaler als jeder andere psychologisch offenzulegen, was die Menschen und die Gesellschaft quälte. Wäre er in der Französischen Revolution geboren worden, wäre aus ihm ein intellektueller Robespierre geworden, der darüber gelacht hätte, dass der ursprüngliche Impuls der Revolution und ihre legitimen Gründe nicht einfach über Bord geworfen wären, und zwar nicht einfach aus Tugendhaftigkeit, sondern aus eigenem Interesse. Dazu eine Briefstelle von ihm. Meine Wut auf das spurlose Vergessen ehemaliger Ambitionen rührt daher, dass ich davon natürlich auch getroffen bin. Mit 30 in Amt und Würden, in trüben Zeiten der Rückzugsgefechte, fällt es natürlich sehr viel schwerer, ernsthaft mehr zu wollen als eine gesicherte Existenz, einen halbwegs erfüllenden Beruf und eine anständige Wohnung, als damals in der allgemeinen Aufbruchsstimmung, als man 20 war und das Alltagsleben einen noch nicht so fest in den Krallen hatte. Umso dringlicher ist man darauf angewiesen, dass andere einen beim Widerstand dagegen die ursprünglichen Ambitionen zu verraten unterstützen. Und umso enttäuschter ist man, wenn man jenen, mit denen man einst die Ambitionen zu teilen glaubte, nun keine Unterstützung mehr findet. Der Verrat an seiner Klasse betrieb er konsequent. Im Angebot, eine akademische Karriere zu machen, erkannte Port instinktiv die wenig attraktive Zukunft im Wissenschaftsbetrieb zu versauern. Zudem würde es seine Möglichkeit einschränken, öffentlichkeitswirksam radikale Gesellschaftskritik zu üben, die an den Studenten, wie er erfahren musste, verschwendet war. Als ihm nach 6 Jahren Arbeit als wissenschaftlicher Assistent das Angebot gemacht wird, in einem Überleitungsverfahren eine C2-Professorenstelle zu bekommen, lehnte er das mit dem Angebot verbundene Ansinnen, dafür Unterlagen einreichen zu müssen, was vermutlich kein Problem gewesen wäre, als Zumutung empört ab. Zudem saß ein Kollege der Überleitungskommission vor, der ihm intellektuell gerade mal bis zur Hüfte reichte, wie mir Christoph Tröge in einem Gespräch mitteilte. Zwar begriff Port die Assistenzstelle als Privileg, auch wenn die PH Lüneburg eine sehr kleine Uni war, aber gerade die Tatsache, privilegiert zu sein, schien an ihm zu nagen. Mit 2 Semestern pro Halbjahr, ohne sich dabei wie heute die meiste Zeit mit verwaltungstechnischen Aufgaben herumschlagen zu müssen, bestand zudem nicht gerade die Gefahr, sie zu überarbeiten. Aber Lüneburg war nun mal tiefste Provinz, weshalb Port dort auch keine Wohnung anmietete, um auch räumlich eine Distanz zu wahren. Port und nicht nur er, sondern auch Geisel und andere wollten nicht in Lüneburg begraben werden. Sein Anspruch, den er damals an sich hatte, bestand auf keinen Fall darin, Wurzeln zu schlagen und ein gesichertes Auskommen zu finden. Zudem litt er an der Bedeutungslosigkeit, mit der er an der Uni konfrontiert wurde, an der Wirkungslosigkeit seiner Arbeit, die sich daran spiegelte, dass gerade mal 10 Teilnehmer zu seiner Gemeinde gehörten und niemand mehr etwas von Adorno und Marx wissen wollte, und an der Interesselosigkeit der Studenten, die sich nur für die Scheine und nicht für den Stoff interessierten. In einem Brief beschreibt er diese Situation. So haben mich die unvorhersehbaren Wechselfälle des Lebens in eine berufliche Position gespült, in die ich absolut nicht hineinpasse, in der ich mich weigere, endlich Versäumtes nachzuholen, nämlich Soziologie zu lesen. Daher lungere ich gelegentlich müßig herum und habe Zeit, mich zu erinnern. genial ist das noch nicht, aber hat aber alle Chancen, es bezogen auf den Prozess der Selbstverdummung durch wissenschaftliche Betriebsamkeit der Einst zu werden. Ist das Größenwahn? Und wenn schon, eine gehörige Portion Größenwahn gehört nun mal zum Existenzminimum des Gesellschaftstheoretikers, der die Totalität begreifen soll, der er selber zugehört, und dies auch noch unter Bedingungen, unter denen die Totalität immer unbegreiflicher und verrückter wird. Seit 100 Jahren keine systematische Arbeit vom Range des Kapitals. Nach 1974 schreibt Ford einen weiteren Selbstverständigungstext. Er verfolgt seine Gedanken über den Kleinbürger als Revolutionär weiter, aber nun interessiert ihn nicht mehr, wie und unter welchen Bedingungen sich eine kleinbürgerliche Existenz abstreifen lässt, auch mit der Familie, sondern dass es für den Einzelnen bedeutet, ganz auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, wenn man versucht, der Unerträglichkeit der Verhältnisse noch etwas Richtiges entgegenzusetzen, was auf deren praktische Negation hinausläuft. Ford stellt sich dabei nicht mehr die Frage, warum die Verhältnisse unerträglich sind. Das setzt er als Erfahrung seiner Generation voraus, wie sich Karl in seinen Angaben zur Person beschrieben hat, wie sie jeder im Alltag erlebt, bei Arbeitern, denen auch der Sportteil der Bildzeitung in der Frühstückspause kein Lebenszeichen mehr entlockt, wie sie in der Literatur bei Pavese, Adorno und Benjamin zu finden ist, wie sie in der Auseinandersetzung mit der Polizei und der Justiz zum Nachteil der Studenten gemacht wurde, oder in der ständigen Konfrontation mit der Kontinuität der Nazi-Vergangenheit verkörpert, im rüstigen Rentner mit der Nahkampferfahrung im Winterschlussverkauf. Vor allem aber ist es das Elend, das durch die kaum verbrämte Ausbeutung der dritten Welt durch die Industriestaaten hervorgerufen wurde. All das setzt Ford als selbstverständlich voraus, wobei er die Gründe immer spezifisch setzt, polemisch und konkret an Gegenstand nie als Yamatia habe. Unter der Voraussetzung, dass der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen wird, weil das durch Geselligkeit definierte Individuum um sein Wesen oder um seine Naturvoraussetzung gebracht wird, scheut sich Ford nicht vom Naturrecht auf Revolution zu sprechen. Er gibt der sich radikalisierten Linken eine theoretische Grundlage und zeigt gleichzeitig auf, wie aus dieser Konsequenz logisch ein Wahngebilde erwächst. Zitat: Der Rückzug in die Gruppe ist die naturwüchsige Konsequenz des Bruchs mit der Gesellschaft, schreibt Ford in seinem Aufsatz Manson Family und Revolution. Jetzt weiß natürlich jeder, dass die Manson Family unter Anleitung ihres früheren Führers Morde und Anschläge verübt hat, zuletzt an der Frau von Roman Polanski, Sharon Tate. Was Ford an dieser Gruppe interessiert, wie übrigens auch an der Massenselbstmord begehenden Jonestown-Sekte in seinem 1979 entstandenen Artikel, ist nicht Verführung, sind nicht die autoritären manipulativen Methoden Mansons und sein grobes Weltbild, sondern was ihm an dieser Gruppe auffällt und was er aus ihrer Geschichte herausliest, ist der Mechanismus einer Gruppe, die dem auf sich selbst zurückgeworfenen Revolutionär, die ihn als Wesen ausmachende Geselligkeit zurückgibt, zugleich aber der Ohnmacht, Apathie und Wahn im Spätkapitalismus ausliefert. Als Folge einer reinen, aber durchaus richtigen Negation von Verhältnissen, die einem nur den Ausweg der Anpassung oder Scheinopposition lässt. Zitat: Der Wahn wiederum ist kein Zufall. Im spiritistischen Charakter der Ideen, welche die Family zusammenhielten, drückt sich nur aus, dass kaum noch zwingend entschieden werden kann, ob ein wirklicher Gedanke, einer, der sich von der schlechten Wirklichkeit erhebt, verrückt ist oder nicht. An dieser Aporie, an der die Family scheiterte, schreibt Ford, trägt jede revolutionäre Bewegung schwer. Und das ist untertrieben, denn Ford interpretiert mit schwerem theoretischen Geschütz diese Bewegung zwischen der Bedingung revolutionärer Existenz und seiner Radikalisierung in der Gruppe als etwas notwendig Scheiterndes und im Wahn Endendes. Es gibt keinen Ausweg. Und der Rückzug in die Gruppe als Verweigerung gegen die Welt, wie sie damals in Landkommunen und Wohngemeinschaften zum Ausdruck kam, heißt nur Flucht vor der Welt mit der Folge vollständigen Realitätsverlusts. Revolutionär sind auch die 1974 in Frankfurt stattfindenden Häuserkämpfe des revolutionären Kampfes nicht, solange die Staatsorgane nicht als Repräsentanten eines Machtzusammenhangs begriffen werden, der seine äußerste Brutalität und damit seine Wahrheit an den Fronten zur dritten Welt offenbart. Der Kampf um bessere Wohnungen aber ist keiner auf Leben und Tod. Ein solcher ist aber der Revolutionäre. Natürlich haben ihm diese Überlegungen der an sich selbst scheiternden Negation keine Freunde bei der Linken eingebracht, die auf Praxis setzte, um eben überhaupt etwas zu machen und mit der sie zunehmend eine Theoriefeindlichkeit durchsetzte, wie man im Zentralorgan der Frankfurter Spottliste, wir wollen alles nachlesen kann. Dieser Text ist der letzte, in dem sich Poch mit dem auseinandersetzt, was Revolution, revolutionär oder revolutionärer Kampf bedeutet. Die Aporie, die er dabei entwickelt, ist typisch, denn sie lässt niemanden einen Ausweg. Seine Analyse ist existenziell und pessimistisch. Von da an heißt es für Port, dass sich niemand mehr Illusionen machen kann, denn das Einzige, was bleibt, ist aufzuzeigen, was falsch läuft. Worin das falsche Bewusstsein, die Ideologie besteht, um sich einzugestehen, dass man nur den falschen Zusammenhang intellektuell durchdringen kann, aber dadurch noch nichts gewonnen ist, was eine wirkliche Änderung der Verhältnisse beinhaltet. Und genau darin sieht Port nun seine Aufgabe der Linken, der er entstand, zu sagen, warum es falsch ist, was sie denkt. Und was er dann eben anschließend in den 80er Jahren in seinen Artikeln, die er als Journalist verfasst hat, als neues Projekt, er hat sich damals dann eben als Ideologiekritiker begriffen. Aber das ist dann das nächste Kapitel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich stehe natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie also zu Port und seinem Werdegang oder wie auch immer zu der damaligen gesellschaftlichen Situation haben, können Sie mich das gerne. Niemand so richtig. Also, ich habe mir jetzt auch keine Frage überlegt, die ich an mich stellen könnte. Da geht es mir also ganz wieder. Aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wenn Sie Wort kennen, wovon ich mal ausgehe, weil das natürlich ein relativ spezifisches Thema ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie auch noch Fragen haben, gerade deshalb, weil natürlich über Vorlesung auch nicht allzu viel bekannt ist zu seinem persönlichen Lebensweg. Und mir auch erst im Zusammenhang meiner Beschäftigung so langsam klar wurde, sein Antrieb, den er hatte, ja, aus diesem kleinbürgerlichen Verhältnis, wo er eben schreibt, so, dass ihn die Dummheit daran gehindert hatte, sich an Debatten zu beteiligen in einer bestimmten Situation, dass ein Abstoßungsmechanismus funktioniert hat, als zu den Zirkeln, jetzt zum Beispiel um die Kanal herum. So, das ist schon sehr interessant, ja, dass die meisten anderen Leute, die Protagonisten der Bewegung gewesen sind, aus wirklich bürgerlichen oder großbürgerlichen Verhältnissen eben standen, die dann natürlich viel weniger zu verlieren hatten. Und deswegen hat er das eben auch so reflektiert, ja, mit der kleinbürgerlichen Existenz und wie inwieweit man sich oder welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um sich davon zu befreien und loszulösen. Ja? Also so dieser radikale Bruch mit seiner Familie, mit familiären Verhältnissen, was er auch tatsächlich gemacht hat. Er hat sich, also wieder hatte nur noch eine ältere Schwester und so. Gut, mit der Kolle hat er sich, glaube ich, schon früher nicht vertragen, aber er hatte dann keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter. Und das hat ihn dann auch alles dann eben auch nicht interessiert. Und dieser Schritt, den er da gegangen ist und sich ja zu behaupten gegenüber diesen Leuten, die natürlich dann die Möglichkeit hatten, auch wieder zurückzutreten, als sogenannte Bewegung vorbei war, während Port immer noch daran, ja, ich will jetzt sagen, festlebte, aber das ihm so viel bedeutet hat, dass er sich immer wieder geärgert hat über die Leute, die sich quasi von den Gründen, die es ja immer noch gab, quasi losgesagt hat. Und das, glaube ich, die tiefe Motivation von ihm gewesen ist, auch so tief einzudringen mit seiner Dissertation, Theorie des Gebrauchs jetzt natürlich, die auch im Vorwort so polemisch einzuordnen und darauf zu rekurrieren, was also theoretisch alles an sich anzueignen, was Karl schon natürlich viel früher gemacht hat und was vielleicht eben auch leichter in Schoß gefallen ist. Und ja, das war, glaube ich, ein großes Motiv von ihm gewesen, dass er quasi als einziger Marxist, wenn Sie so wollen, übrig geblieben ist. Also Marx, der wirklich Marx gelesen hat, ich glaube auch verstanden hat, obwohl ich das wahrscheinlich gar nicht so sehr beurteilen kann. Ja. Ich bin gestern im Netz auf das Interview gestoßen, das Manfred Dallmann mit Ihnen geführt hat, wo Sie sich sehr ausführlich mit Adorno auseinandergesetzt haben, bitte? War nicht Manfred Dallmann, aber egal. Ja. Also, dort hat sich ja immer wieder sehr stark auf Adorno bezogen. Das Interview habe ich genommen, dass er ja auch bei Adorno studiert hat. Und Sie haben jetzt in dem Vortrag wenig über Adorno gesagt. Ist das, weil Ford sich Adorno nur oder hauptsächlich über die Lektüre angenähert hat oder was man sonst nichts Näheres darüber weiß? Es gibt eine letzte Schrift, letzter Aufsatz von ihm, was tatsächlich die allerletzte Schrift ist, die da drin steht, nämlich Horkheimer und Adorno vor einem Studienabbruch bewahrt haben, wo Port die damalige Situation beschreibt als jemand, der die Schule abbricht, nach Berlin geht, dann bei Siemens anfängt, als Hilfsschlosser zu arbeiten, dann nach ein paar Monaten wieder aufhört, weil man natürlich sieht, das führt absolut in eine Sackgasse, dann im Abendkurs das Abitur nachmacht und dann anschließend als Student der Soziologie, der Vorstellung weiß eigentlich gar nicht, was er da machen soll, dann greift er angeblich, ich weiß nicht, ob das Legende ist oder ob es tatsächlich stimmt, zufällig nach einem Buch, das unter A wie Adorno einsortiert ist, nämlich die Dialektik der Aufklärung, und damit beginnt das quasi seine Karriere. Und wenn das stimmt, ist es natürlich klar, dass Adorno einen großen Einfluss auf ihn hatte. Aber ich habe ihn mal gefragt, und es ist tatsächlich so, dass Adorno in der damaligen Studentenzeit, 67, 68, wo er sozialisiert wurde, für ihn, glaube ich, theoretisch zwar eine Rolle gespielt hat, ja, aber praktisch glaube ich nicht. Also der hat damals so abgewogen und gesagt, ja, es ist eben so heiß, bei Adorno studiert zu haben. Er saß in irgendwelchen Vorlesungen, das war es dann eben auch. Es hört sich im Nachhinein dann natürlich so gut an. Also Adorno war natürlich logischerweise eine theoretische Größe, aber natürlich nicht, was seine seine Sozialisation anbelangt, also die Radikalität, mit der er versucht hat, sein kleinbürgerliches, seine kleinbürgerliche Existenz zu interpretieren oder umzuinterpretieren. Da hat Adorno, glaube ich, jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, obwohl natürlich Benjamin gelesen, viele Literatur. Adorno war natürlich wichtig für ihn gewesen. Aber ich glaube eher dann im Zusammenhang mit seiner späteren Auseinandersetzung, wie zum Beispiel eben die Theorie des Gebrauchswerts, was es dann eine Rolle gespielt hat. Du hattest ja schon Eike Geisel erwähnt, vielleicht könntest du noch ein bisschen was zu der Freundschaft von den beiden sagen und wann die sich eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die sich schon in Frankfurt begegnet sind oder erst in Lüneburg. Das ist so eine enge. Also meines Wissens haben die sich erst in Lüneburg kennengelernt. Also wir haben beide 1974 angefangen, im Sommersemester 1974. Und haben auch relativ schnell zusammen Seminare gemacht, zusammen mit Günter Rentsche. Und da haben wir eben ein ganz wichtiges Seminar 1977, 10 Years After, also 10 Jahre zurück, über die Erschießung von Benno Monesalk damals. Das haben die drei dann eben auch zusammen gemacht. Und ich habe Wolfgang einmal gefragt, zu der damaligen Situation. Er war in einer Situation quasi gegenüber dem Lehrkörper, so für die Partei ergriffen. Das muss wohl irgendwie, ich weiß eben leider nicht, worum es ging, aber es muss wohl relativ kritisch gewesen sein, sodass eigentlich Geisel hätte entlassen werden können. Und da hat er sich dann sehr vehement auf seine Seite gestellt. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Beginn einer wunderbaren Freundschaft oder so. Wobei Eike Geisel natürlich von Natur her ganz anders war. Also das war zum Beispiel jemand, der anschließend mit den Studenten dann auch mal zurückgegangen ist, während Port immer relativ unnahbar gewesen ist und da immer auf Distanz gegangen ist. Aber seitdem waren die zusammen und dann später natürlich sowieso auch ab 80, als er dann raus ist von der Uni, waren sie ja beide als freie Autoren und Journalisten tätig. So. Und dann natürlich auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis gestanden. Ja. Vielleicht inhaltlichen oder portspezifischen Probleme gestoßen ist beim Herausgeben seiner Texte. Also es ist ja leider so eine Zeit, in der gerade viele gestorben sind, deren Texte man gerne sammelt vor sich hält. Was stellt sich da, was für Herausforderungen gibt es da, die unerwartet vielleicht zu kommen? Vielleicht, weil es schwierig ist, über das Thema der politischen Sozialisation zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie man da Fragen stellen kann, aber dieser Herausgebungsprozess und inhaltlichen Aspekte würde mich interessieren. Also, es ist so, ich habe vor 1983 kennengelernt und 1984 sind die ersten Bücher bei mir erschienen von Kort, weil er damals von Rotbuch weg wollte, weil er sich damit jetzt zerstritten hat. Und seit dieser Zeit hat er mir eigentlich sehr viel Manuskripte, Briefe, alles, was er geschrieben hat, das hat er mir immer regelmäßig zugeschickt. Und ich habe das einfach abgeheftet im Leitsordner und hatte dann zum Schluss 4 Leitsordner mit allen möglichen Texten, viele veröffentlichten Texten natürlich, aber eben die Manuskripte, auch zum Teil unveröffentlicht, Briefe, auch zum Teil Seminararbeiten und Seminarpapiere. Und da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der das hat. Und diesen Vorteil nutze ich ja jetzt auch, um für die Biografie zu schreiben. Also das ist natürlich von Vorteil, weil Port eigentlich keinen richtigen Nachlass hinterlassen hat. Also es war so gewesen, dass er am Schluss kein richtiges Verhältnis mehr dazu hatte. Und ich glaube, der hat wahrscheinlich alles, was er da hatte, auf Festplatte gespeichert in seinem Computer, und der ist so geschützt, dass man da wahrscheinlich nie rankommen wird. Und ich weiß eben nur von bestimmten Texten, weil es gibt ein Inhaltsverzeichnis von Texten, die er mal geschrieben hat, von Anfang bis Ende, also bis Mitte, dann Anfang der 90er hat er das, diese Liste zusammengestellt, so ein Inhaltsverzeichnis hat mir, das war ein Buch von, er hat es gleich direkt gesetzt im Buch vor, hat mir aber nur das Inhaltsverzeichnis zugeschickt, nicht den Inhalt. Und daher weiß ich überhaupt von bestimmten Texten, dass sie existieren oder geschrieben wurden, aber keine Kopien mehr vorliegen. Ich hab da ein bisschen rumgeforscht bei Leuten, die ihn kannten, auch aus früheren Zeiten, also bevor ich ihn kennengelernt habe, und bin da auch ab und zu mal ein bisschen fündig geworden mit neuen Seminarpapieren, die ich nicht kannte, oder anderen Texten, aber es ist eher sehr spärlich. Ja. Und von der Herausgebertätigkeit ist es im Prinzip ganz einfach. Also Port hat schon immer, er hat keine Notizen oder so in dem Sinn gemacht. Ja. Also, keine, das Wort der Aussage bezüglich des Bärvorgangs im NIP. Ab 21.30 Uhr werden im Erdgeschoss die PC-Räume gesperrt. Die weitere vorgehen die Türen vor der Nebengasse sowie die Türen vor der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ist ausschließlich bis mindestens 22 Uhr beim Portier möglich. Vielen Dank für die Durchsage. Ja, also er hat weniger mit Manuskripten, also weniger mit Notizen oder sonst irgendwelchen Sachen oder Exakten oder so. Meistens ist die gearbeitet. Er hat tatsächlich immer ausformulierte Texte geschrieben. Und das ist auch das Erstaunliche, weil seine Seminarpapiere, ja, soweit ich sie habe, das sind zum Teil ausformulierte Vorträge. Ja. Und es war auch so, wie mir später dann Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, erzählt hat, beziehungsweise Christoph Türgel, wie er mir erzählt hat, dass Port zwar in den Seminaren Referate gehalten hat, also Vorträge gehalten, und dann in der anschließenden Diskussion hat er dann freigeredet, aber es musste immer erstmal ein Papier vorliegen. So, also quasi so eine Art Diskussionsgrundlage. Das war sein Arbeitsstil, und das von daher stellt sich für mich jetzt gerade zu sehr die Frage, was wähle ich da jetzt aus, weil das alles ausformulierte Texte sind zu bestimmten Dingen, die man fast alle nehmen kann. Ja. Und von der Edition ist es eben so, dass ich die nach längerer Überlegung hin und her, ich habe mir überlegt, die auch mal inhaltlich zu sortieren, aber das wäre nicht gegangen, weil die Arbeiten von Port so übergreifend sind, also literarisch, politisch, polemisch, Kommentare, soziologische Analysen, das ist so ineinander verquickt, dass man nicht so genau weiß, welchen Text man welcher Sparte jetzt zuordnen kann. Ja? So. Und deswegen habe ich das jetzt einfach nach Zeit orientiert, also die frühen Schriften dann von 82 bis 84 und so. Bitte? Was war das größte Vorbild von Port? Das größte Vorbild von Port? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es gab schon mehrere, also Marx war natürlich, klar, es ist natürlich so, dass sich das im Laufe der Zeit ändert. Mit Marx hat er sich sehr viel auseinandergesetzt, logischerweise im Zusammenhang mit der Theorie des Gebrauchswerts. Adorno natürlich auch, so, aber mehr aus einer Distanz heraus. Aber er hat auch viel Literatur. Also Ämter war zum Beispiel ganz wichtiger Autor für ihn gewesen, genauso wie Chandler, Hammett, so diese Leute, wo er immer wieder gesagt hat, da kann man mehr die gesellschaftlichen Zustände erfahren wie in irgendwelchen soziologischen Studien. Und ich stoße jetzt immer wieder so auf Leute wie Pavese zum Beispiel, den er da offensichtlich sehr geschätzt hat und gemocht hat. Aber über ein ganzes Leben hinweg ist es schwer zu beurteilen, wer ihn da am meisten beeinflusst hat.